Schritt C, Übung 24c. Du bist die Frau, von der ich täglich träume. Die einzige, auf die ich mich verlasse. Die eine, über die ich nichts erzähle. Die Frau, für die ich jeden Zug verpasse. Du bist die Frau, mit der ich glücklich bin. Du bist die Frau, an die ich immer denke. Die Frau, um die sich für mich alles dreht. Die eine Frau, der ich mein Leben schenke. Du bist die Frau, in der ich mich erkenne. Die Frau, von der ich mich nie wieder trenne. Du bist die Frau, von der ich täglich träume. Die einzige, auf die ich mich verlasse. Die eine, über die ich nichts erzähle. Die Frau, für die ich jeden Zug verpasse. Du bist die Frau, mit der ich glücklich bin. Du bist die Frau, an die ich immer denke. Die Frau, um die sich für mich alles dreht. Die eine Frau, der ich mein Leben schenke. Du bist die Frau, in der ich mich erkenne. Die Frau, von der ich mich nie wieder trenne.